Ich gehöre nicht zu denen, die auch noch die andere Wange darbieten, wenn man ihnen eine Ohrfeige gegeben hat. Einfalt nenne ich diese Neigung, an Zaubereien, Propheten und sogar an Träume zu glauben. So denken diese priesterlichen Schurken, die beinahe immer Gott, Könige und Menschen zum Besten haben. Diese durchtriebenen Schelme sind stets bereit, alles ihren Interessen zu opfern. Sie sind solche abscheulichen Schmeichler, die, wenn sie das Ohr der Könige haben, die Ränder der Abgründe mit Blumen besäen und ihren Augen die traurige Wahrheit verbergen. Friedrich der Große.